Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasset uns nun gehen, gehen wir, lasset uns nun gehen. Des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: